Was ist mit der Jugend da draußen? Keiner hat noch Bock zu lernen, die Lehrer können es nicht glauben. Sitzen hier mit Taschenrechner, Stift und Papier, können kein Beispiel mehr rechnen, weil sie es nicht kapieren. Ich sitze irgendwo und denke so nach, wie es weitergeht und wie es früher so war. Ich glaube, ich bin zu sensibel, frage unnützliche Fragen. Wer weiß, warum ich nichts weiß, das müsste ich fragen. Doch die Antwort kann mir doch keiner geben. Ich sitze in der Bar und werde noch einen heben. So lange, bis ich vergesse zu denken, ich muss mir klar werden, dass das Leben ein Geschenk ist, diese Zeit. Ich möchte sie wiederholen, meine Gedanken liegen am Boden, ich muss sie wiederholen. Es ist ein Teufelskreis, der leider schon geschlossen ist. Erhebe deine Stimme, wenn du dich auch betroffen fühlst. Ich schreie raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erhebe dich, come on, hab Mut. Ich schaue es raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erhebe dich, come on, hab Mut. Strichpunkt, Komma, Anführungszeichen oben. Wieder ein Fersen, bitte, bitte bleib am Boden. Das sind deine Noten, sie bestimmen dein Leben. Man sagt dir, ohne Ausbildung wird dich keiner nehmen. Und man wird dir auch sagen, bitte bleib du selbst. Arbeite aus Spaß und nicht fürs Geld. Aber bleib im Trend, auch wenn es brennt. Doch die Zeit, die rennt und der Beste fällt. Und er steht nicht mehr auf. Und er steht nicht mehr auf. Und während er da liegt, nimmt das Leben seinen Lauf. Und der andere geht bereits in sein Leben hinauf. Auch ein Krimineller nimmt sein Leben in Kauf. Sag deine Meinung, du hast das Recht darauf. Egal was du tust, mach das Beste draus. Also geh nicht lauf, steh wieder auf. Und wenn du nicht bekommst, was du verdienst, bestehe ich darauf. Ich schreie raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erhebe dich, komm on, hab Mut. Ich schaue es raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erhebe dich, komm on, hab Mut. Freezy, ja. Hey, meinst du, ist das möglich? Naja, wer weiß. Meinst du, ist das möglich? Naja, wer weiß. Hört mir zu. Freezy. Ja. Hey, meinst du, ist das möglich? Naja, wer weiß. Meinst du, ist das möglich? Naja, wer weiß. Hört mir zu! Ich schreie es raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erheb dich, come on, hab Mut. Ich schreie es raus in die Welt, ich erhebe mich und geh. Ich kann es nicht mehr sehen, wie wir alle verfehlen. Keiner hat noch Ziele, jeder tut, was er tut. Komm mit und erheb dich, come on, hab Mut.